16d. 16d. Übersetzen Sie. У нас все под контролем. Wir haben alles im Griff. Не могли бы вы сказать мне, как это делать? Können Sie mir sagen, wie man das macht? Если бы я знал, я бы не пришел. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Не были бы вы так добры помочь мне с этим? Wären Sie so freundlich, mir dabei zu helfen? Измените следующее предложение, используя прошедшее время сослагательного наклонения. Zunächst ein Beispiel. Sie kommt früher, wenn sie weiß, wann die Schule beginnt. Sie käme früher, wenn sie wüsste, wann die Schule beginnt. Jetzt sind Sie dran. Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir sofort ein Haus. Wenn ich Geld hätte, würde ich mir sofort ein Haus kaufen. Wenn ich weiß, wie man mit dem neuen Computer umgeht, kann ich meine Arbeit viel schneller erledigen. Wenn ich wüsste, wie man mit dem neuen Computer umgeht, könnte ich meine Arbeit viel schneller erledigen. Wenn sie im Sommer Zeit hat, nimmt sie an einem Lehrgang an der Universität teil. Wenn sie im Sommer Zeit hätte, würde sie an einem Lehrgang an der Universität teilnehmen. Wenn sie ein Modem haben, sind ihre Faxübertragungen viel billiger. Wenn sie ein Modem hätten, wären ihre Faxübertragungen viel billiger.